Stay all of Black Dragon Beats zur Pandemie. Gezüchtet im Labor, gezüchtet im Akkord. Die gerechte Küche kocht, doch keiner, der das Virus für die Menschen verstockt. Die Gedanken in deinem Kopf handeln von der Krankheit und sie beten noch zu Gott. In China das Regime für Zahlen nach Regie. Aromatherapie mit dem Duft vom Tod. Alle Menschen hoffnungslos, kommt die Wirtschaft wieder hoch. Oder liegt sie in Trümmern? Was sollte es mich kümmern? Auch ohne Virus, leb ich in Quarantäne. Du willst nicht mit mir tauschen, denn mein Leben, das ich lebe, unterscheidet sich von deinem. Nur wenige begreifen den Inhalt meiner Zeilen in vollem Umfang. Wenn die Menschen sterben, dann nicht ohne Grund. Die Pharmaunternehmen stecken tief in einem Sumpf. Alles für das schnelle Geld. Abwasser und gereinigt züchtet sie die superresistenten Keime selbst. Alte, kranke, schwache kostet doch nur Geld. Also werdet sie am Ende einfach dezimiert. Alte, kranke, schwache kostet doch nur Geld. Also werdet sie am Ende einfach dezimiert. Ausnahmezustand, die Leichensäcke sind billiger als Beatmungsgeräte. Ausnahmezustand, die Leichensäcke werden gesammelt und dann alle verbrannt. Ausnahmezustand, die Leichensäcke sind billiger als Beatmungsgeräte. Ausnahmezustand, die Leichensäcke werden gesammelt und dann alle verbrannt. Ohne einen Mundschutz kannst du nichts mehr kaufen. Die Zombies, wie sie laufen, für die Rollen Klopapier. Deck dich ein mit Nahrung und kauf dir noch mehr Bier. Denn du weißt nicht, wohin das alles führt. Ein ungutes Gefühl, es macht sich langsam breit. Halt den Sicherheitsabstand oder dein Gegenüber wird zu deinem Feind. Und auch die Polizei ist am Strafzettel verteilt. Jedes Altenpflegeheim wird zur neuen Brutstätte. Infektionsketten werden zurückverfolgt. Überwachung für das Volk. Wer den Anweisungen nicht folgt, wird eingesperrt. Alle Straßen Menschen leer und Geschäfte sind geschlossen. Zwischen Bangen und Hoffen werden Entscheidungen getroffen, die das Leben verändern. Und auf allen Sendern Berichte über das eine. Der Strick, er zieht sich fester, so als hängt ihr an der Leine. Alle Menschen sind nur Spielzeug für die Botzenschweine. Die machen, was sie wollen. Keiner kann sich wehren, auch wenn ihr das wollt. Für die Botzenschweine, die machen, was sie wollen. Keiner kann sich wehren, auch wenn ihr das wollt. Ausnahmezustand, die Leichensäcke sind billiger als Beatmungsgeräte. Ausnahmezustand, die Leichensäcke werden gesammelt und dann alle verbrannt. Ausnahmezustand, die Leichensäcke sind billiger als Beatmungsgeräte. Ausnahmezustand, die Leichensäcke werden gesammelt.